sich ja geradezu in die Ohren. Das brennt dir in die Ohren. Komm, Jürgen, ruf mal bei Fritz an. Und dann? Sag denen, dass sie einen neuen Nachrichtensprecher haben. Gut. Du, das klappt so sicher? Ja, na, da muss man einfach mal von ausgehen. Hallo! So, Kerkhoff, ab zum Chef, kannst du deine Papiere holen. Wir haben hier einen neuen Sprecher. Ja, na, aber... Tschüss! Aber das geht doch nicht. Was? Was geht nicht? Ich kann doch nicht jemand von seinem Arbeitsplatz verdrängen. Nee. Wieso nicht? Der ist doch unsozial. Unsozial? Für sozialen Verhältnissen bist ja, aber wenn man in der Lage ist, die Arbeit besser zu machen... Besser machen. Also, ich weiß nicht. Jetzt kommen wir ja nicht mit so Fischchen in Argumenten. Ich bin in einer Leistungsgesellschaft. Außerdem könnte das wegen meiner Nase Probleme geben. So. Wegen deiner Nase? Ja. Sieht man weil du ein Kokser bist? Wenn ich schnupfen habe, dann wird das nasal. Du bist denn echt so Freistil-Nasal? Nasaler? Sehe ich nicht. Was verstehst du nicht? Was nasal heißen könnte, oder? Nein. Das ist ein Adjektiv nasal. Ist mir klar, ich verstehe nicht, warum Schnupfen ein Hinderungsgrund sein sollte. Ja. Hast du Schnupfen? Na jetzt nicht, aber wenn. Na, dann wirst du halt krankgeschrieben, ist doch ganz klar. Ach so. Ja, hier arbeiten, mein du Lieber. Du machst das. Wann soll ich denn da anfangen eigentlich? Ja, am besten sofort. Genau. Sofort? Ich muss erst mal schlafen, wir haben die Nacht durchgemacht. Stimmt, ja. So, da hast du recht. Ist ja kurz vor 12. Und wo am besten eigentlich? Zu Hause nehme ich an. Wessen zu Hause? Bei mir ist es unordentlich und ich habe wenig Platz. Du solltest mal sehen, wie das bei mir zu Hause aussieht. Ja, gerne. Fahren wir zu dir. Ja? Ja, Steglitz ist mir jetzt auch zu weit. Wie kommt man denn zu dir? Im Auto. So, ja. Ach, na, wo hast du denn geparkt überhaupt? Ja, nee, so weit weg, würde ich an der Stelle mal sagen. Gar nicht so weit weg, das heißt? Ja, nicht so weit weg. Das heißt hier in unmittelbarer Umgebung, oder ja, wie? Ja, nicht so weit weg. Ja, wo denn genau? Hm. Jetzt sag. Die Adresse? Mir ist die Adresse. Die Adresse. Muss nicht sein. Ja. Was ist da in der Nähe? Goethe-Gymnasium. Goethe-Gymnasium? Ja. Es gibt mehrere Goethe-Gymnasien in Vielleicht Berlin. Hilft's, wenn du erstmal den Bezirk nennst. Wilmersdorf. Das Goethe-Gymnasium in Wilmersdorf? Das Goethe-Gymnasium in Wilmersdorf. Da hast du geparkt? Sind soweit weg, du machst oder eine Kneipentour am Hackischen Markt und parkst in Wilmersdorf? War nicht schlecht, oder? Ja, aber mein Gott, warum denn also nur? Also verkehrsphilosophisch ein schöner Ort. Verkehrsphilosophisch? Da hast du einen geilen Blick. Am Goethe-Gymnasium? Da, wo die U-Bahn über der Erde ist. Der Erde? Die Potsdamer kreuzt. Ach so, da. Ich dachte, das wäre Tiergarten. Ich finde der ja nicht so schlecht, wenn man Parken ja nicht so pragmatisch sieht, sondern eben auch unter, wie du eben, so verkehrsphilosophisch. Wobei, das ist aber, sag mal, das ist sowieso verkehrsphilosophisch, finde ich, die beste Stelle, S-Bahnhof Schönhauser Allee praktisch. S-Bahnhof, U-Bahnhof Schönhauser Allee. Warum? Also die U-Bahn, die Untergrundbahn eigentlich ist ganz oben. Die U-Bahn fährt da also oben. Wo ist eigentlich die Untergrundbahn? Unter ihr ist die S-Bahn. Nicht zu verwechseln mit der Straße. Die wieder über die. Nee, unter der U-Bahn ist die Straße. Unter der Straße ist die S-Bahn, die aber wieder quasi fast überm Wasser. Ist da Wasser? Wasser hast du in Kreuzberg unter der U-Bahn. Nee, da ist kein Wasser. Aber die fährt ganz unten. Sieht selber aus wie Wasser eigentlich. So, also verkehrsphilosophisch ein schöner Ort, finde ich. Dann verstehe ich nicht, warum du da nicht geparkt hast. Es ist hier fast in der Ecke. Schönhauser Allee. Ja. Da ist man gerade mal eine Viertelstunde von hier. Genau. Wie lange läuft man zu diesem Goethe-Gymnasium? In 2 Stunden vielleicht? Mhm. Könnte man da nicht mit dem öffentlichen Nahverkehr hinfahren? Der Nahverkehr ist so unter aller Sau, oder? Dass man alles zu Fuß erlaufen muss. Mhm. Aber Schönhauser Allee, ist es nicht auch bei dir in der Nähe? Bei mir. Also jetzt relativ. Relativ ist auch Schwedt in der Nähe. Ich meine, verglichen Neu-Köln. Mit Köln. Cancun. Wilmersdorf. Tempelhof. Ich meine, wenn wir dein Auto in Wilmersdorf stehen lassen würden und zu dir nach Hause liefen, dann hätten wir nur einen ganz kurzen Weg. Hm. Echt jetzt? Ja. Stimmt, ja. Na dann los, ich muss in eine Falle. Ah. Eine Falle? Genauestens. Sagt man das in der Uckermark auch? So sieht's aus. So ist es, so sieht es aus. Hab ich nur in Berlin gehört. Über Zusammenpflicht, so hört es sich an.